ein Stückchen. Fliegende und blau. Sie streben blau und höflich. Kleine Stückchen, ihr fliegt euch zerschlagen. Zerschlagen und framed. Tja, kleine Stückchen. Kleine Stückchen für Stückchen. Ich flieg nicht das Blatt. Doch nicht fliegt euch der Macker. Ihr kleine Stückchen, ihr Fremden. Kleine Stückchen für Stückchen. Kleine Stückchen in zeitloser Zahl. Stückchen, nicht fliegende bist auch du. Nicht fliegende und blau. Was streben, was fliegen nicht? Die Werte. Strebende kleine Stückchen. Nicht fliegende Stückchen, die kleine Stückchen. Nicht fliegende und höflich. Kleine Stückchen, ihr fliegt euch zerschlagen. Zerschlagen und framed. Tja, kleine Stückchen. Kleine Stückchen für Stückchen. Ich flieg nicht das Blatt. Doch nicht fliegt euch der Macker. Ihr kleine Stückchen, ihr Fremden. Kleine Stückchen für Stückchen. Kleine Stückchen in zeitloser Zahl. Kleine Stückchen, nicht fliegt euch zerschlagen. Zerschlagen und framed. Tja, kleine Stückchen. Kleine Stückchen für Stückchen. Ich flieg nicht das Blatt. Doch nicht fliegt euch der Macker. Ihr kleine Stückchen, ihr Fremden. Kleine Stückchen für Stückchen, kleine Stückchen in zeitloser Zahl.